Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Klopfgeistern. Thank you.

Okay, das war's mit den Klopfgeistern. Viel Spaß noch heute Abend.